Rede zu mir, mein Heiland, denn dein Kind höret dich. In deinen heiligen Willen geb ich mich völliglich. Ich lieg im Staub am Kreuze, du meine Quelle bist. Willig starbst du, Lamm Gottes, auf mich dein Heil nun fließt. Rede zu mir, mein Heiland, dich nur will hören ich. Und der verheißene Friede weht von dir auf mich. Du nur allein, mein Heiland, sollst leiten meinen Gang. Möchte in deiner Nähe weilen mein Leben lang. Möchte für dich nur leben, weihen mich völlig dir. Gaben und Kräfte geben, nimm alles hin von mir. Rede zu mir, mein Heiland, dich nur will hören ich. Und der verheißene Friede wehet von dir auf mich. Wenn auch die Stürme toben, brauset die Meeresflut, du wirst mich treu beschützen, rettet von Sünd dein Blut. O gib mir Kraft, mein Heiland, zu gehen durch diese Welt. Zieh mich zu dir, mein Retter, ins höhere Himmelszelt. Rede zu mir, mein Heiland, dich nur will.